Erster an diesem Tag werden 7 Frauen einen Mann festhalten. Sie werden sagen, wir essen unser eigenes Brot. Wir tragen unsere eigenen Kleider. Nimm uns als deine Frau an. Dann sind wir nicht mehr beschämt. Zweiter an diesem Tag wird der Spross des Herrn schön und wichtig sein. Das gilt für die Menschen in Israel, die gerettet wurden. Die Ernte des Landes wird auch groß und wunderbar sein. Dritter, die Menschen, die in Zion und Jerusalem leben bleiben, werden heilig genannt. Das sind alle, die Gott für das Leben ausgewählt hat. Vierter, der Herr wird den Schmutz der Frauen von Zion wegwaschen. Er wird die Schuld des Blutes aus Jerusalem wegspülen. Er wird dies durch seinen Geist der Strafe und Zerstörung tun. Fünfter, dann wird der Herr über dem Berg Zion und den Versammlungen dort sein. Am Tag wird er Wolken und Rauch machen. In der Nacht wird er helles Feuer machen. Über allem Schönen wird ein Schutz sein. Sechster, eine Hütte wird dort sein. Sie wird Schatten vor der Hitze am Tag geben. Sie wird auch Schutz vor Sturm und Regen geben.